Das Ministerium hat die Aufgabe, in Deutschland eine geistige Mobilmachung zu vollziehen. Das ist also auf dem Gebiet des Geistes dasselbe, was das Wehrministerium auf dem Gebiet der Waffe ist. Wir haben nicht den Krieg verloren, weil unsere Kanonen versagt hätten, sondern weil unsere geistigen Gewehre nicht schossen. Wir werden Tür und Tor schließen vor dieser Invasion eines geistigen Nomadentums, das sich in den vergangenen 14 Jahren in Deutschland breit machen konnte. Und zwar so weit, dass überhaupt deutscher Geist gar nicht mehr zu Wort kam. Das ist mit die Schuld der deutschen geistigen Arbeiter, dass sie sich von diesem Nomadentum, weil es eben frecher, weil es arroganter, weil es anmaßender war, als wir Deutschen zu sein pflegen, dass sie sich von diesem Nomadentum einfach an die Wand quetschen und drücken ließ. Und dafür ist der Rundfunk nicht da, diesen Kurs weiter zu segeln, sondern der Rundfunk hat die Aufgabe, das rigoros und mitleidlos abzuschneiden.